Die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Die Militarisierung Japans darf nicht erlaubt werden«. Das japanische Verteidigungsministerium, so hieß es im Kommentar, gab jüngst offiziell bekannt, dass die japanische Verteidigungsluftwaffe und die britische Royal Air Force ab Mitte Oktober im Luftraum Japans die erste gemeinsame Übung der Kampfflugzeuge durchführen werden. Das ist ein Kettenglied der Machenschaften der japanischen Reaktionäre für die Militarisierung ihres Landes, und zwar gestützt auf die USA, die verrückt nach der Weltherrschaft sind. Es erregt bei den Ländern der Region starke Wachsamkeit. Japan ist ein Kriegsverbrecher, der im vergangenen Jahrhundert durch ununterbrochene Aggressionskriege den asiatischen Völkern einschließlich Koreas unermessliches Unglück und Leid zugefügt hatte und der einzige unverschämte Staat in der Welt, der seine Verbrechen in der Vergangenheit nicht anerkennt und die Entschuldigung und Entschädigung gegenüber den geschädigten Ländern als seine staatliche Pflicht allseitig ablehnt. Falls Japan erneut einen Aggressionskrieg entfesseln würde, so ist es durchaus deutlich, welch eine bittere Katastrophe es der Menschheit mit sich bringen würde. Was dabei nicht zu übersehen ist, ist es, dass sich Großbritannien den verbrecherischen Machenschaften Japans anschließt. Eigentlich sollte Großbritannien nicht die Lehre aus der Geschichte vergessen, dass es im 20. Jahrhundert durch den Faschismus unheimlich schwer beschädigt worden war und dann im Koreakrieg als Kanonenfutter der USA nur Schande und Schmach hatte ernten müssen. Anstattdessen verschwört sich dieses Land erneut nach der Anweisung der USA mit Japan, was nichts anderes als Verrat an der Völkergemeinschaft bedeutet, die gegen Faschismus und Krieg ist. Sowohl die Wiederbelebung des japanischen Faschismus als auch deren Förderung werden auf größere Einwände und Proteste der asiatischen Völker und der Weltöffentlichkeit stoßen.